Matrix. 1999 erwischte den kleinen Gabby und den Rest der Welt unvorbereitet ein Trailer mit der Frage, was ist die Matrix? Ruhelose Monate folgten, in denen wir uns unentwegt fragten, was zur Hölle ist denn nun diese sagenumwobene Matrix? Dann endlich kam der Film in die Kinos und wir warteten gespannt auf eine Erklärung, bis wir erkennen mussten, dass sich auch die Erzählung ziemlich lange Zeit lässt, diese Frage zu beantworten. Das nennt man wohl Spannungskurve, was damals super funktionierte. Dann endlich hatte Morpheus seinen Monolog beendet und die meisten waren im Bilde und gehypt. Besonders in einer Hinsicht ragt der Streifen noch bis heute weit über die Hollywood-Skyline hinaus. Er hat unfassbar viel durchdachte Story und die Wachowskis sagten einmal, dass sie alle kreativen Ideen, die sie je hatten, in das Ding gepackt hätten. Also genau mein Fall. Los geht's mit der Handlung. Trinity stalkt im Auftrag von Morpheus den Programmierer Thomas Anderson, wird beim Piepen von Agenten entdeckt und soll festgenommen werden. Die Polizei schickt zwei Einheiten in Trinitys Kinderzimmer. Ich habe zwei Einheiten hochgeschickt. Doch die Agenten sehen keine langfristige Zukunftsbeziehung oder gar Aufstiegschancen für die Beamten, sondern befürchten eher ihr baldiges Ableben. Unsere Heldin vermöbelt die drei Polizisten, die nicht einmal daran denken, zielorientierte Kugeln durch die Botanik zu feuern. Nachdem die Uniformständer Geschichte sind, frage ich mich, wie drei Cops zwei Einheiten bilden konnten. Doch das tut nun nichts mehr zur Sache, denn die Agenten, übrigens extrem fiese Zeitgenossen, übernehmen den Job. Nach einigen übermenschlichen Sprüngen über luftige, nächtliche Dächer erreicht Trinity im letzten Moment eine öffentliche Telefonzelle, ich erkläre jetzt nicht, was das war, und springt zum Hörer, wohl wissend, dass sie darin gleich von einem LKW zu einer Briefmarke transformiert wird. Entweder ist die Frau nicht auf Kante gebügelt und hat ganz andere Probleme als den Klimawandel und Überbevölkerung, oder hier geht etwas sehr Seltsames vor sich. Auf alle Fälle ist ihr Körper nach der Kollision verschwunden. Dies stört die Agenten jedoch nicht weiter, denn sie wissen nun, dass Morpheus auf der Suche nach Thomas Anderson ist. Sie könnten den Hacker sofort aufsuchen oder aber lieber ein kleines Schläfchen halten und sich irgendwann anders um die Angelegenheit kümmern. Tommy pennt derweil seelenruhig auf seiner Tastatur, Nerd, wird von Morpheus problemlos über seinen Computer kontaktiert, folgt einem weißen Hasen. Kennst du das Gefühl, wenn du nicht weißt, ob du wach bist oder noch träumst? Kenn ich gut. Und trifft sich mit Trinity in einer Disco zum besten Song von Rob Zombie. Am folgenden Tag bemühen sich unsere drei finsteren Agenten nun doch endlich zur Softwarefirma von Tommy und wollen mit ihm plaudern. Morpheus kontaktiert unseren, Spoilerwarnung, zukünftigen Helden erneut. Es gibt zwei Möglichkeiten, aus dem Gebäude zu kommen. Über das Gerüst oder in Handschellen. Doch dieser lässt sich lieber verhaften, anstatt den schnellen Weg durchs Fenster in ewige Freiheit zu wählen. Agent Smith führt das Verhör und enttarnt unseren lieben Tommy als Neo, den Hacker, der so gut wie jedes Computerverbrechen begangen hat. Klingt nach einer etwas übertriebenen Charakterisierung. Smithy lässt die Bombe platzen. Er benötigt Neo, um Morpheus, den gefährlichsten Mann der Welt, festzunehmen. Das sind mindestens zwei Superlative zu viel. Doch Neo lehnt höflich mit seinem Mittelfinger ab. Er würde jetzt gerne sein Recht in Anspruch nehmen und ein kleines Schwätzchen mit seinem Anwalt halten, doch Smith kleistert ihm die Kauleiste zu und pflanzt ihm stattdessen einen mechanischen Wurm in seinen Bauchnabel. Dies unterstreicht sein diabolisches Wesen und langsam wird klar, dass die uns bekannte Physik hier nicht allzu viel zu melden hat. Neo erwacht in seinem Bett und glaubt an einen Traum, als ihn Morpheus zum dritten Mal anruft und endlich ein Treffen vereinbart. In einer Nacht- und Nebelaktion holt ihn Trinity ab, saugt den Ortungswurm aus seinem Unterleib, saugen nicht blasen, und bringt ihn zum großen Anführer. Morpheus hat Knicke verinnerlicht und bietet seinem Gast zur Begrüßung höflich Drogen an. Nimmt Neo die blaue Kapsel, wacht er in seinem Bett auf, hat alles vergessen und lebt vergnügt bis an sein Lebensende. also nicht besonders lang, denn Morpheus verschweigt hier geflissentlich, dass er dann noch immer im Fadenkreuz der Agenten steht, die ihn wohl kaum einfach so vergessen würden. Blau bedeutet also seinen sicheren Tod. Zum Glück nimmt Neo die rote Kapsel, welche die eindeutig härtere Droge ist und für die Wahrheit steht. Leicht benebelt führen die beiden ein sehr langes, philosophisches Gespräch mit erneuten Referenzen auf Alice im Wunderland, Pilze, sprechende Hasen und so weiter. Folge dem weißen Kaninchen. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Der anführende Schuft verrät noch immer nichts Konkretes. Dafür nutzt er schamlos seinen taoistischen Kalender und wirft mit Kalenderweisheiten nur so um sich wie ein bayerischer Standbesitzer mit Weißwürsten vor 11 Uhr morgens. Er meint beispielsweise: Was wäre, wenn du aus diesem Traum nicht mehr aufwachst? Woher würdest du wissen, was Traum ist und was Realität? Ich versuche mal philosophisch zu antworten. Wenn ich nicht mehr aufwache, ist alles ein Traum. Check, easy. Ich würde im Morpheus-Test eine glatte 1 schreiben. Der Anführer und die 7 Zwerge orten mit der Kapsel Neos realen Körper, der plötzlich an vollkommen anderer Stelle in einer Maschinenstadt erwacht und von der Nebukadnezar, Morpheus Hoverkraft, abgeholt wird. Wenn man auf Anspielungen besonders biblischer Art steht, ist dieser Film ein einziger Orgasmus. Neo ist unplugged, muss sich erholen und wird auf Vordermann gebracht. Und wir saßen damals im Kino und hatten noch immer nicht die geringste Ahnung, was diese verdammte Matrix nun eigentlich ist. Dafür folgen wieder schlaue Sprüche. Was habt ihr mit mir gemacht, Morpheus? Dieser antwortet mit einer dummen Gegenfrage. Viel wichtiger als die Frage, was ist wann? Da bleiben keine Fragen mehr offen. Nach zehrenden Tagen erniedrigt sich Morpheus endlich seinem Auserwählten, die Wahrheit zu offenbaren. In Wahrheit leben sie im Jahre 2199. Doch, Zitat: Dummerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Mit Worten lässt sich das nicht erklären, Neo. Und da denke ich mir, ich gönn mir mal den Versuch. Ende des 20. Jahrhunderts kam es zum Krieg zwischen den Menschen und den Maschinen. Die Menschen haben den Himmel verdunkelt und verloren. Seither nutzen die Maschinen unsere Körper als Wärmequelle. Sie haben den Verstand der Menschen an ein Programm angekoppelt, welches ihnen die Welt Ende des 20. Jahrhunderts suggeriert und Matrix genannt wird. Die Agenten sind Kontrollprogramme. Fertig. Das waren 5 Sätze und ich habe sogar noch Metainformationen hineingebackt. War gar nicht so schwierig, aber ich verstehe, dass Morpheus hier ein wenig flexen will und die Erklärung so lange wie irgend möglich hinauszögert. Problem war nur, dass durch Morpheus' kryptische Beschreibung mein damaliger Freund mit einem Drittel verwirrter Zuschauer bis zum Ende mit großen Fragezeichen im Kino gesessen ist. Neo ist der Auserwählte, der die Menschen von der Matrix befreien soll. Die Crew kann sich von dem Schiff aus in die Matrix hacken und manifestiert sich dann in ihr. Die Physik des Programms kann gebogen und gebrochen werden, doch wenn man stirbt, ist man auch in der Realität tot. Kein Geist, kein lebender Körper. Neo beginnt mit Hilfe eines Spezialprogramms für die Matrix Kung Fu, Weitsprung und Algebra zu lernen und macht sich für seine bevorstehende Aufgabe bereit. Und du siehst sie dir nur kodiert an? Geht nicht anders. Auch eine praktische Ausrede, um sich die dreidimensionale Darstellung einer ganzen Welt zu ersparen. Die Menschen in der Zukunft müssen ziemlich leistungsfähige Gehirne haben. Die garstigen Agenten sind dem Team überlegen, können Kugeln ausweichen und sogar Menschen in der Matrix übernehmen. Damit ist jeder ein potenzieller Feind, womit die moralische Frage, ob man die Statisten töten darf, mit einem Vorschlaghammer aus der Welt geballert wird. Die Crew darf also losziehen und Massen an Menschen töten, um eben diese von der Matrix zu befreien. Klingt total Togo. Die Agenten sind den Naturgesetzen der Matrix zumindest zum Teil unterworfen, was ein Fünkchen Hoffnung lässt. Während der entspannten Aufklärung wird die Nebukadnezar von garstigen Maschinen in der realen Welt angegriffen. Zum Glück hat die Crew einen elektromagnetischen Impuls, kurz EMP, der alles lahmlegt, außer ihr eigenes Schiff. Klingt komisch, aber praktisch. Einziger Wermutstropfen: ist man vom Schiff aus noch an die Matrix angestöpselt, wird die Verbindung gekappt und man segnet gepflegt das Zeitliche. Die Spannungskurve lässt grüßen. Aber hey, wenn's funktioniert. Wir befassen uns mit dem Crewmitglied Cypher, der lieber die blaue Kapsel genommen hätte, sich mit Agent Smith ein Steak reintüdelt und als Rockstar wieder an die Matrix angestöpselt werden möchte. Dafür liefert er dem niederträchtigen Agenten Morpheus aus, der als einziger die Zugriffscodes von Zion besitzt, der Stadt der Menschen im Mittelpunkt der Erde, wo es noch schön warm ist. Also über zu wenig Details kann man sich hier wirklich nicht beklagen. Morpheus und Co. kusen in der Matrix zum Orakel, während Cypher ihren Fluchtplan verrät. Neo lernt im Vorzimmer vom asiatischen Urigelle Löffel verbiegen. Versuch nicht, den Löffel zu verbiegen. Das ist nämlich nicht möglich. Versuch dir stattdessen einfach die Wahrheit vorzustellen. Welche Wahrheit? Den Löffel gibt es nicht. Und wird anschließend von der Oma akribisch genau untersucht. Während sie seinen Lungenfunktionen lauscht und seine Zähne begutachtet, schleudert sie ihm noch mehr esoterische Sprüche als Morpheus in die Gehörgänge. Sie ist keine Hellseherin, sondern eine Wegweiserin und erklärt Neo, dass er nicht der Auserwählte, dafür aber süß ist. Heißt so viel wie, ich würde nicht mit dir schlafen, aber wenn ich das Bett mit einem anderen Kerl knattern lasse, bist du der Erste, dem ich davon detailreich erzähle. So etwas lieben die Männer. Als positive Nachricht offenbart sie ihm, dass er oder Morpheus sterben werden und er sogar entscheiden darf, wer von ihnen ins Gras beißt. Nur so am Rande. Wären sie nicht zum Orakel gefahren, hätte Cypher Morpheus nicht verraten können und Neo müsste sich nicht entscheiden. Und hätte Cyberdyne keinen Terminator geschickt, hätte der Widerstand nicht Kyle Reese geschickt, um John Connor zu zeugen. Die einfachen Logikprobleme des endenden 20. Jahrhunderts eben. Nachdem Neo in dieser Woche ausschließlich gute Nachrichten erhalten hat, wird ihr Fluchtweg gekappt und die Agenten greifen an. Während einer ordentlichen Prügelei und einer verstohlenen Fluchtszene in der Matrix tötet Cypher in der realen Welt ein Crewmitglied nach dem anderen, übersieht einen Statisten durch einen Flüchtigkeitsfehler und wird selbst gelasert. Nur Neo, Trinity und der Statist überleben. Die Agenten konnten Morpheus entführen, doch die Crew könnte seinen Stöpsel ziehen, bevor er die Codes verrät. Das Verhör führt nun wieder Smith, der mit Glückskeks-Weisheiten auffällt. Am besten finde ich hier die Ansicht, dass Menschen keine Säugetiere, sondern Viren sind. Er ist zwar ein sinistrer Miesepeter, doch da hat er nicht so ganz Unrecht. Die perfekte Matrix haben die Menschen übrigens abgelehnt, was leider auch sehr nachvollziehbar klingt. Smith hasst die Matrix und seine Menschen und kann nur entkommen, wenn er diese Codes erhält. Er ist also über die Maßen motiviert und hat Neo am Anfang trotzdem noch ausschlafen lassen. Konsequenz geht anders. Unser Held beschließt Morpheus mit einem wahnwitzigen Actionmanöver, welches ich nicht ganz verstehe, zu retten. Neo und Trinity parlieren in die Lobby des Hochhauses, wo Morpheus verhört wird, ballern sich durch eine Horde von Wachleuten, welche unter Kollateralschaden verbucht werden, steigen mit einer Bombe in den Aufzug, seilen sich rauf, während es unten Bumm macht, kämpfen am Dach unglaublich riskant gegen einen Agenten, hijacken einen Helikopter, fliegen zur Etage, in der Morpheus verhört wird, ballern die Agenten nieder und retten ihn. Ein alternativer, aber augenscheinlich viel zu grotesker Weg wäre folgender gewesen. Sie fliegen direkt mit dem Helikopter zur Etage, zerballern die Agenten und retten Morpheus. Vorher hätten sie meinetwegen ja noch eine Rakete in die Lobby brettern können. Nun werden die drei von Agenten verfolgt. Morpheus und Trinity entkommen, doch Neo stellt sich dem verwegenen Smith. Hier ist zu erwähnen, dass sich die beiden anderen Agenten sportlich fair nicht einmischen. Neo gewinnt die Klopperei, doch muss anschließend fliehen, da die Agenten ja bei Magenverstimmung, Tod und ähnlichen Widrigkeiten beliebig in jeden anderen Menschen morphen können und somit unsterblich sind. Ausgerechnet in dieser heiklen Phase wird die Nebukadnezar in der realen Welt erneut von Maschinen angegriffen. Zündet Morpheus das EMP, ist Neo Geschichte. Und so beginnen unsere lieben Roboter in aller Ruhe unser Hovercraft in seine Einzelteile zu zerlegen, während Neo weiter durch die Matrix flieht. Spannungskurve und so. Es kommt zum Showdown. Smith erschießt Neo und Morpheus zündet noch immer nicht das EMP, da er anhaltend an den Auserwählten glaubt. Nun offenbart sich Trinitys Prophezeiung vom Orakel, denn sie wird sich in den Auserwählten verlieben. Neo musste lediglich sterben, damit die Tante endlich ihre Gefühle entdeckt. Hörst du? Ich liebe dich. Sie küsst ihn wieder ins Leben zurück, ein Defi ist ein Spielzeug dagegen und endlich verstehen wir, dass er tatsächlich der Auserwählte ist. Er hält mit bloßem Willen Kugeln auf, sprengt das Programm Smith, woraufhin die anderen Agenten heroisch fliehen, kehrt in die Realität zurück und Morpheus zündet endlich das EMP. Der Anführer und unser Held überleben also. Und das Orakel diente lediglich zur Entscheidungsfindung. Ein anderer, jedoch viel unrealistischer Weg wäre gewesen, wenn die Oma einfach gesagt hätte, haut Cypher auf die Schnauze und sucht euch einen anderen Ausgang und ja, Neo, du bist der Auserwählte. Tritt den Maschinen gefälligst in den Allerwertesten. Aber so war es viel spannender.